Transparenz für die Ohren. Sag ich mal, hi, hallo, hier im dicken Engel zum, wie vielten Mal? Zum siebten Mal. Genau, haben wir nämlich jetzt in Pad reingeschrieben. Und mit vielen Vorbereitungsfragen im Pad habe ich hier den Stefan zur Bundesvorstandssprechstunde. Hallo Stefan. Hallo Dirk, hallo zusammen. Magst du uns wieder was über deine Woche erzählen? Und dann reden wir ein bisschen über ein Bio und Parteitage und was weiß ich was. Okay, nachdem ich gerade eben aus der Pressekonferenz komme, beziehungsweise aus der Redaktionssitzung komme, ist die Vorbereitung zur Sprechstunde etwas kurz ausgefallen. Es gab aus meiner Sicht nicht besonders viele dramatische Vorkommnisse. Meine persönliche Woche war relativ ruhig. Wir hatten am Donnerstag Bundesvorstandssitzung, die ich am Rande eines Baggersees abgehalten oder zumindest von dem Rande eines Baggersees teilgenommen habe, weil dort die Ingolstädter Piraten den 5. Geburtstag ihres Kreisverbands gefeiert hatten. Und ansonsten war es relativ ruhig. Wir waren am CSD in Regensburg, an dem es in der Zeit, wo wir da waren, nicht geregnet hat, was ich schon mal positiv finde. Ansonsten ist er relativ nass gewesen. Alles in allem also eine relativ ruhige Woche und ich bin gespannt auf die Diskussionsbeiträge, Fragen und Anregungen. Gucken wir doch erstmal, ob was am Mikrofon sich tut. Vielleicht der eine oder andere seine Frage reinschmeißen würde. Sonst würde ich nämlich gerne anfangen, mit über den Bio zu reden. 3, 2, 1, Bio. Da war eine Frage, Stefan, letztes Mal im Pad, in der die dann nicht drangekommen ist, weil sie mir so unspezifisch war und so ein bisschen stänkerig rüberkam. Gibt es eine rechtliche Prüfung vom Bio-Offline? Ich dann mit dem Autor dieser Frage eine längere Kommunikation gehabt und, oh ja, den Stefan, den holen wir bei der Gelegenheit, den Michael, den holen wir bei der Gelegenheit hoch, denke ich. Und dann ergab sich, was diese Frage wirklich ist. Denn es gibt wohl ein Bedenken auch des Bundesverfassungsgerichts bezüglich Zubeteiligung mit Wahl, weil das Manipulationsgefahren hat und was weiß ich was alles. Das Bundesverfassungsgericht wird seinen Grund dazu haben. Und im Moment wird gerade sehr viel darüber geredet, ob man da durch den allgemeinen Anstieg bei Bundestagswahlen von Briefwahl oder sowas, ob da mal was wieder fällig wäre an Neubewertung. Und wir machen das jetzt alles ganz per Brief und geben ja damit zum Beispiel insbesondere auch ein Verzeichnis der stimmberechtigten Mitglieder dann an irgendein Postversendungsunternehmen. Und das ist, glaube ich, der Fragenkomplex, den der Frager hier meint. Mögt ihr dazu was sagen? Also grundsätzlich erstmal, ja, es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das moniert hat, dass bei den Bundestagswahlen der Anteil der Briefwähler kontinuierlich steigt und man sieht da schon ein gewisses Problem, weil Briefwahlen grundsätzlich das Problem mit sich bringen können, dass derjenige, der wählt, möglicherweise seine Stimme nicht frei abgegeben hat und, und. Also das ist ein Diskussionspunkt, den es da tatsächlich gibt. Allerdings haben wir, wenn wir uns die Urabstimmung war es nicht, sondern den Basisentscheid der SPD anschauen, bei dem die SPD-Führung die Zustimmung zum Koalitionsvertrag sich von der Basis geholt hat. Genau das gleiche Verfahren. Da wurden eben auch alle Mitglieder aufgefordert, entsprechende Unterlagen auszufüllen und einzuschicken. Und das Verfahren ist innerhalb von Parteien als Urabstimmung durchaus erprobt und nichts Ungewöhnliches. Also da sehe ich erstmal nicht das große Problem. Aber vielleicht kann Michael noch was dazu sagen. Eigentlich wollte ich vor allem zur Ausgangsfrage etwas sagen, ob wir da schon eine rechtliche Prüfung haben vornehmen lassen. Nein, und zwar vor allem deswegen, weil wir uns noch nicht in allen Details sicher sind, wie wir es überhaupt umsetzen wollen. Da gibt es bei etlichen Sachen noch kleinere oder größere Unklarheit und die rechtlichen Bewertungen hängen fast immer an der genauen Ausgestaltung. Und von daher machen wir jetzt unserem Justiziar nicht unnötig Arbeit, indem wir ihn schon Dinge prüfen lassen, die wir vielleicht so gar nicht umsetzen wollen. Da würde sich dann gleich die nächste Frage anschließen, die nämlich sagt, also wenn ich mal den ganzen, auch da wieder den polemischen Anteil weglasse, was schön wäre, wenn mehr Leute wüssten, wie der gegenwärtige Stand der Planung ist, auch wenn an der Planung noch irgendwas wird. Und verschiedene Leute aus verschiedenen Ecken fragen sich, ob man da nicht ein bisschen mehr Informationen haben könnte. Man kriegt aber, wenn man diese Frage stellt, eher so die Antwort, das kommt dann mit dem Mail an die Mitglieder. Da geht aber dieser Crowdsourcing-Aspekt für mögliche Probleme vielleicht verloren. Wollt ihr das nicht ein bisschen offener spielen? Naja, der Zeitraum, der jetzt noch vergeht, bis die Mail an alle Mitglieder rausgeht, dürfte relativ kurz sein, oder Michael? Ja, wobei wir, sollen wir den einen Gedanken auch schon leaken, weil die Mehrheit der Vorstandsmitglieder ja eigentlich schon zugestimmt hat. Hey, wir sind hier genau dazu da. Also, dann liegen wir mal, obwohl der Beschluss formal noch nicht so wirklich gefasst worden ist. Wir haben in Planung, dass wir erstmal jetzt sehr kurzfristig eine Lime-Survey-Umfrage machen und der Basis mal so ein paar Sachfragen zur Entscheidung vorlegen bezüglich der genauen Ausgestaltung. Also wollt ihr das lieber per Urne haben, wollt ihr das lieber per Briefwahl haben und so ein paar Geschichten. Weil wir sind dort in der Entscheidung noch im jetzigen Stadium frei. Wir könnten es theoretisch auch per Urne machen, hätten dann den Vorteil, dass es auf jeden Fall sicherer ist, hätten dann aber auch die Situation, ich stelle es mal ganz wertfrei dar, dass wir die Kosten verlagern vom Bundesverband auf die einzelnen Mitglieder, die dort zum Teil sehr lange Anfahrtswege hätten. Gerade in schwach besiedelten Bundesländern kann das ohne weiter sein, dass man mal 100 Kilometer Anfahrt bis zur nächsten Urne hat. Und diese Kosten müssten dann die Mitglieder selber tragen. Und diese Kosten wären insgesamt dann auch höher. Aber das ist eine Geschichte, die wir eigentlich auch nicht so selbst entscheiden wollen. Deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir es mit einer Lime-Survey-Umfrage, holen wir uns mal ein Votum der Basis ab und machen es dann auf dieser Grundlage, planen wir dann weiter. Super. Würde das auch beinhalten, dass ihr Details zum vorgesehenen Verfahren, wenn das per Post käme oder wenn es per Urne gemacht werde, würde, schon mal so in den Raum stellen, damit ganz viele Leute darüber nachdenken könnten? Die Umfrage, die Michael gerade angesprochen hat, enthält dazu nur einen groben Hinweis. Also detaillierte Ausführungen sind da nicht enthalten. Ich überlege allerdings gerade, ob es sinnvoll und machbar wäre, ein entsprechendes Posting irgendwie zu veröffentlichen, wo wir mal den Stand der Überlegungen und der Ausarbeitung zusammenfassen und das dann gleich mitverteilen, wenn wir schon alle Mitglieder mal mit einer Mail erreichen wollen. Das wäre super. Ja. Darf ich euch das ins Aufgabenbüchlein schreiben für diese Sitzung? Das kannst du immer. Schreib mal. Ich sehe mit einem lachenden, einem weinenden Auge, weil ich eigentlich mit dieser Umfrage recht schnell raus will. Und wenn wir dann auch noch Informationen dazu geben sollen, dann tut das natürlich naturgemäß den Vorgang nicht beschleunigen, aber ist vielleicht trotzdem sinnvoll. Im Zweifel müssen wir es halt relativ grob zusammenfassen, Michael, um jetzt deswegen die Umfrage nicht um eine ganze Woche oder so zu verzögern. Ich glaube, da hätte dann auch jeder Verständnis dafür, wenn das kein literarisch aufbereiteter Text ist. Komm, Michael, gib dir einen Ruck. Michael hat schon genickt. Okay. So, was haben wir denn da noch? Leute, lasst mich das nicht alles alleine machen. Kommt ans Mikrofon. Das ist eine UFO-Sprechstunde, da dürfen alle sprechen. Zwar nacheinander, aber sie dürfen alle sprechen. Wenn nicht nämlich die Bitte eines Mitgliedes war, das mich heute schon angetwittert hat, weil das so wichtig ist, es gibt eine Pledge namens Basis BPD 143, die gern hätte, dass wir einen weiteren Bundesparteitag dieses Jahr hätten. Meine Frau wird mich wahrscheinlich schlachten, allein wenn ich das hier laut sage. Und da soll es dann um solche Fragen wie SMV oder Programmweiterentwicklung gehen oder so. Und die Frage wäre, was erhaltet ihr denn davon, da noch sowas zu veranstalten? Und so eine Pledge, die dann ja in der Lage wäre, 42.000 Euro zusammenzubringen, wird das reichen? Also grundsätzlich müsste ein Bundesparteitag für den Betrag schon zu stemmen sein. Das ist auch eine Aussage, die vom Orga-Team grundsätzlich erstmal bestätigt wurde. Das heißt, sollten wir den Betrag tatsächlich zusammenbekommen, können wir einen Bundesparteitag machen. Ob wir es für sinnvoll halten oder nicht, ist eine andere Frage. Ich persönlich denke, dass wir mit einem Bundesparteitag auf jeden Fall etwas gewinnen. Wir haben die Möglichkeit, ein paar Programmpunkte zu beschließen. Das machen wir jedes Mal und das hilft uns einfach auch für zukünftige Diskussionen weiter. Wir können das Bundesschiedsgericht in Fällen neu wählen. Das ist eine Diskussion, die im Raum steht. Ob wir dann eine weitere Runde um das Thema BIO, SMV, whatever drehen müssen oder nicht, das entscheidet dann die Basis vor Ort und das ist auch das gute Recht und dafür machen wir das. Also wenn die Kohle zusammenkommt, sollten wir tunlichst zusehen, dass wir dann den Parteitag auch gestemmt bekommen. Ergänzend. Mit dem Basisentscheid können wir nach derzeitiger Satzungslage keine Programmentscheidung machen, sondern nur Empfehlung dazu. Und es wäre sinnvoll, jetzt so, sagen wir mal, etwa 3 Basisentscheide durchlaufen zu lassen, einen ganzen Stapel von Empfehlungen zu sammeln und dann einen weiteren programmatischen Bundesparteitag dort anzusetzen, diese dann wirklich formal ins Programm zu überführen. Gut, hat noch jemand was dazu, zu diesen Fragenkomplexen? Christoph, der Ali will was anderes fragen, glaube ich. Yep. Dann der Christoph. Ja, zum Thema Programm. Wie ist unser Programm gemacht? Ist es definiert als Bundesprogramm oder ist es ein Bundestagswahlprogramm gewesen, das möglicherweise gar nicht mehr gültig ist? Unser Programm besteht aus verschiedenen Teilen. Wir haben einmal ein Grundsatzprogramm. Wir hatten ein Wahlprogramm für die Europawahl. Wir hatten eins für die Bundestagswahl. Allerdings bin ich mir nicht sicher, welche Teile davon tatsächlich automatisch hinfällig sind, wenn die entsprechende Wahl rum ist. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen und ich habe mir da noch keine Meinung dazu abschließend gebildet. Kann ich also nicht wirklich sagen. Okay, danke. So, da die Frage mit den Landesverbänden schon beantwortet ist, vielleicht Ali, bitte. Ja, hi. Mir geht es um eine andere Sache. Kann sein, dass das durch meine eigene Piratenpause in den letzten Wochen auch schon beantwortet wurde. Aber das, was für uns Piraten sehr, sehr wichtig ist, was sich jetzt auch in der CSD-Saison gezeigt hat, ist der Piratenshop. Die letzte Info, die ich darüber hatte, war ja, dass der Piratenshop abgesetzt werden soll und durch eine Neuprüfung neu eröffnet. Ich wollte mal fragen, hat sich da irgendetwas gegeben? Ist die Zukunft des Piratenshops gesichert? Weil für uns ist es wirklich essentiell, weil alle unsere Unterlagen dort eben angeboten werden. Und wie schaut es in dieser Richtung? Der Bundesvorstand hat einen Beschluss gefasst, dass der Piratenshop weiter betrieben wird. Das heißt, es wird den Piratenshop auch in Zukunft geben. Gordon hat Zahlen vorgelegt, die einen Betrieb wirtschaftlich darstellbar machen und damit war für uns die Entscheidung klar, wir wollen den Shop, lassen ihn weiterlaufen. Das heißt, es gibt weiterhin den P-Shop. Ja, super. Das war die Nachricht, die ich hören wollte. Danke. Sehr schön. Weiter viele schöne Piratenfahnen. Weitere Fragen am Mikrofon. Leute, 96 Zuhörer. Bauerjub. Ja, wenn du so flehst. Ich hatte eine kleine Irritation gehabt, ich glaube vor 2 Wochen war es ja, da hat man eine Redaktionskonferenz, Redaktionskonferenz war es auch dabei, über eine digitale Agenda gesprochen, wo eine PM zu ausgearbeitet werden sollte. Diese PM, die habe ich von Seiten der Piratenpartei irgendwie nie gesehen, die kam auf einmal von einer progressiven Plattform. Zumindest habe ich die damit in Verbindung gebracht. Da würde ich mal gerne wissen, wie das zustande gekommen ist oder ob du weißt, wie das zustande gekommen ist. Also wie die progressive Plattform dazu kommt, einen Text zu veröffentlichen, kann ich dir nicht sagen. Die Strukturen dort kenne ich nicht wirklich, aber ich glaube, das war auch nicht die Frage, die du eigentlich stellen wolltest. Was wir haben, ist die Vorstellung, dass wir einen Ansatz eines Gegenentwurfs zur digitalen Agenda bis zum entsprechenden Stichtag vorbereiten und veröffentlichen. Mir ist klar, dass das ziemlich anstrengende Aktion wird, aber es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Da müssen wir einfach die Zähne zusammenbeißen und in die Hände spucken und loslegen. Ach so, dann war da gar nicht für den kurzen Zeitraum gedacht, habe ich aber durcheinander geworfen. Also nein, wir wollten oder wir haben nichts zur ursprünglichen Veröffentlichung dieses Vorentwurfs vorbereitet oder geschrieben gehabt, sondern wir wollen, wenn das finale Ergebnis vorgestellt wird, was Eigenes dazu haben. So, dann habe ich da wohl was durcheinander geworfen. Entschuldigung. Lieber Co. Ja, ich hatte das unten auch ins Pad geschrieben, diese Aktion Datenflut.net. Wo die Piratenpartei auch unterstützt. Ich nutze jetzt mal hier die Gelegenheit, weil viele Leute da sind. Bitte das noch twittern, vor allen Dingen diejenigen, die irgendwie offizielle Accounts betreuen, weil da ist noch nicht allzu viel passiert und wo wir das schon unterstützen, sollten wir da auch ein bisschen reinhauen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass wir sowas unterstützen. Hat da jemand die Öffentlichkeitsarbeit nicht informiert, lieber Bundesvorstand? Ja, scheint so. Ich muss da mal drüber nachdenken, wie es dazu kommen konnte. Schluris. Danke, Vaku, für den Hinweis. Nochmal an alle Leute im Podcast datenflut.net. Schöne Webseite und coole Aktion. Weitere Wertmeldungen am Mikrofon. Schade, jetzt müssen wir so ein Leuchtband durchlaufen lassen. Datenflut.net. Es gibt so nett, dass 100 Leute im Zuhörerraum sind. Keiner kommt ans Mikrofon. Muss ich jetzt wieder sowas Langweiliges hier vorlesen aus dem Pad? Ja, ich glaube, ich muss das. Da fragt jemand, aus dem Wahlkampfbudget von Sachsen sei eine SMV gekauft worden. Das, wisst ihr was über diesen Vorgang und habt ihr eine Meinung dazu? Ja, ich weiß davon, weil es am Wochenende beziehungsweise heute durch Twitter sich immer wieder mal bewegt hat. Grundsätzlich finde ich es eine Sache jedes einzelnen LVs, wie sie mit dem Thema SMV umgehen. Wir haben LVs, die haben einen entsprechenden Beschluss. Es gibt andere LVs, die haben entsprechende Anträge abgelehnt. Sachsen hat das beschlossen, schon vor einer ganzen Weile und hat jetzt entsprechend einen Antrag, obwohl ich weiß gar nicht, ob es ein Antrag war, ein aktueller. Egal. Jetzt hat der Landesvorstand Sachsen beschlossen, dass es eine entsprechende Umsetzung dieser SMV gibt, hat eine Softwarefirma damit beauftragt, hat wohl offensichtlich nur ein Angebot vorliegen gehabt. Demzufolge war die Auswahl unter den vielen Angeboten relativ einfach, hat einen Beschluss gefasst und will jetzt eine SMV. Es gibt die Diskussion darüber, ob der LAFO dafür Gelder verwendet hat, die eigentlich für den Wahlkampf gedacht waren. Der eine Vorstand hat, wenn ich das in dem Pad richtig gesehen habe, ja gesagt, der andere Vorstand nein. Das heißt, da wissen wir nicht so ganz genau, was jetzt wirklich war. Aber letztendlich ist es, wie gesagt, erstmal Sache des Vorstands in Sachsen, wie sie die Gelder einsetzen und auch wie sie mit dem Thema umgehen. Ich fände es ziemlich grob und unfair, das in irgendeiner Form öffentlich zu kommentieren. Dankeschön. Vielleicht haben wir ja auch einen Landesvorstand von Sachsen hier, der solche Fragen dann nach dieser UFO-Sprechstunde beantworten kann und dazu Stellung nehmen. Dann haben wir eine Frage, die mich auch zutiefst bewegt, und zwar die Beauftragung. Da ist ein Link angegeben im Pad, pirateninfo.de, Ansprechpartner Beauftragung, und da ist die Frage, ob das aktuell ist. Und manchmal weiß man auch nicht, ob die von Vorstand piratenpartei.de Beauftragung ganz aktuell ist. Geht da mal jemand hin und macht mal eine richtige Säuberung? Sagt, nee, das darf man jetzt nicht sagen, aber bürstet das mal richtig auf und checkt das mal ab. Gibt es die Leute überhaupt noch? Packt auch die Liste der Attachés zum Beispiel dazu für die verschiedenen Länder. Gerade aus der Öffentlichkeitsarbeit ist das manchmal auch ziemlich ätzend rauszufinden, wer ist denn da eigentlich zuständig? Ja, also das Problem sehe ich in der Tat. Wir haben nicht nur bei dem Thema, sondern bei ganz, ganz vielen Themen das Problem, dass wir unterschiedliche Listen führen. Zum Teil werden Listen im Wiki mehrfach geführt. In diesem Fall haben wir den Punkt, dass beides nicht im Wiki ist. Wie du gerade schon gesagt hast, das eine ist die Page pirateninfo.de. Das andere ist das Vorstandsportal, also vorstand.piratenpartei.de. Bei beiden gibt es Beauftragungen und die Listen stimmen nicht überein. Jetzt ist es so, dass die Beauftragungen auf dem Vorstandsportal von uns geführt werden und die müssten nach meinem Dafürhalten relativ aktuell sein. Es kann sein, dass da noch Fehler drin sind. Ich werde mal zugucken, dass wir die Liste irgendwie in der nächsten Woche nochmal durchgehen können und überprüfen können, ob die tatsächlich noch alle aktuell sind. Für die Seite pirateninfo.de müssten wir möglicherweise Christoph dazu holen und fragen, ob er seine Liste mal an unsere angleichen kann oder ob es sogar eine Möglichkeit gäbe, dass wir Änderungen da automatisch einspielen. Ich glaube, das würde an der Stelle helfen, aber das ist jetzt nichts, was ich so on the fly lösen kann. Da wäre vielleicht die Sasa der richtige Ansprechpartner dafür. Würdet ihr auch die Liste der Attachés noch dazu packen? Gerade aktuell gab es ja da über diesen Begriff eine Diskussion und dabei ist mir aufgefallen, wo kriege ich die eigentlich her? Ja, es macht wahrscheinlich Sinn. Sollten wir mit dazusetzen. Aufgabenbuch. Ich sehe das Ding irgendwie dick werden. Kann es sein? Ist dick. Mikrofon. Das Mikrofon ist leer. Nein, es ist nicht leer. Oh, gleich ein Attaché und ein Speeder. Ja, aber meine Frage hat jetzt mit dem Attaché nichts zu tun. Da habe ich schon genug drunter gelitten. Sekor, ich bekomme ja mit, dass ihr wirklich immer viele Aufgaben mitnimmt und da auch wirklich bestimmt ausgelastet seid. Wie ist das eigentlich? Habt ihr euch persönlich ein Team zusammengestellt, das euch unter die Arme greift und je nach Bereich euch zur Seite steht? Oder macht ihr das alles alleine? Nein, wir sind keine verzweifelten Einzelkämpfer, die auf dem Zahnfleisch gehen und am Rad drehen. Wir haben tatsächlich inzwischen eine ganze Reihe von Leuten, die helfen. Wir haben zum einen die Angestellten, die uns unter die Arme greifen im Rahmen ihres Jobs. Wir haben Leute, die sich bereit erklärt haben, Termine zu koordinieren, Mails mit zu checken und so weiter. Also wir sind inzwischen doch eine ganze Reihe von Leuten, die da gemeinsam an den verschiedenen Themen arbeiten und immer kommen noch ein paar dazu, die weiterhelfen. Wir haben aktuell eine Ausschreibung gehabt für die Vorstandsassistenz. Wir wollten eigentlich zwei haben. Wir haben drei Bewerbungen und alle drei Bewerbungen sind richtig cool. Also haben wir alle drei Leute beauftragt. Also da tut sich was und das ist jetzt nicht so, dass wir verzweifeln. Aber ich muss zugeben, die ersten Wochen waren schon hart, weil es eine Weile gedauert hat, bis sich das Ganze so ein bisschen eingefahren hat und auch noch dabei ist, sich zu stabilisieren. Okay, das sind doch positive Nachrichten. Speeder. Hallo Seko, eine Frage. Und zwar ist der Martin Delius immer noch das rote Tuch vom Hartmut Medorn oder verbrüdern sich die beiden mittlerweile? Ich glaube, die sind nach meinem Dafürhalten und nach meinem Blick von außen schon erstmal aufgrund der Positionen, die sie innehaben, sich eher Spinnefeind als beste Kumpel. Dann auch wahrscheinlich aufgrund der persönlichen Einstellungen zu Gott und der Welt dürften sie nicht die engsten Freunde sein. Aber ob da jetzt der eine das rote Tuch für den anderen ist oder nicht, kann ich nicht wirklich beurteilen. Gab es da irgendetwas, was ich hätte wissen müssen oder mitbekommen können? Ja, nee. In so einer exponierten Position, wie der Martin da ist, da könnte man schon was reißen. Und es wäre ja auch eine super Steilvorlage für die Piraten, da öffentlich was drüber zu machen. Also was ich gehört habe, ist, dass er in dem Ausschuss eine sehr, sehr gute Arbeit abliefert. Also die Leute, die mit ihm da zu tun haben oder die das beurteilen können, äußern sich durchweg sehr, sehr positiv. Alles klar, das wollte ich wissen, danke. Und Harley ist schon wieder da. Ja, Thema BER. Also das ist ja jetzt eine Sache, da hat der Speeder jetzt auch ein Stichwort gegeben. Das, was mich wundert, ist, dass eigentlich mit dem BER und der Beauftragung von Martin Delius uns ja wirklich ein Goldschatz in die Hände gekommen ist. Ich aber jetzt innerhalb der Partei und in der Außenwirkung gar nicht sehe, dass wir dieses Thema ausschlachten. Auch wenn über dieses Thema geschrieben wird in Magazinen oder Zeitungen, wird eigentlich sehr, sehr selten überhaupt die Piratenpartei erwähnt. Also es gab ja damals verschiedene Projekte, zum Beispiel auch Transparenz da reinzubringen und bestimmte Dinge einfach online zu bringen und auch für die Bürger zugänglich zu machen. Davon hört man auch überhaupt nichts mehr. Liegt das eigentlich überhaupt in unserem Interesse, dieses Thema für uns auszuschlachten und uns darüber zu profilieren? Und gibt es da überhaupt Pläne zu? Wie ist die Zusammenarbeit mit Martin? Also wie ich vorhin schon gesagt habe, alles, was ich gehört habe, klingt bisher sehr, sehr positiv. Ich weiß auch, dass es in der Vergangenheit immer wieder mal Berichte über den Fortgang der Untersuchungen zum Thema BER gab, und in denen wurde Martin Delius regelmäßig namentlich erwähnt und immer wieder eben auch klar seine Parteizugehörigkeit. Also das ist schon was, was uns an der Stelle wirklich weiterhilft. Was ich allerdings machen kann, ich sehe einen weiteren Punkt in meinem Aufgabenbüchlein, das langsam das Wort Buch am Ende verdient, ist, ich habe noch keinen fixen Termin, aber die Planung, einen Antrittsbesuch bei der Fraktion in Berlin zu machen. Und da wäre es möglicherweise eine gute Gelegenheit, den Punkt mal anzusprechen und Martin zu fragen, ob wir etwas tun können, um ihn bei der Nutzung seiner Arbeit aus Parteisicht irgendwie zu unterstützen, weil das möglicherweise etwas ist, was er selber nicht mehr leisten kann. Also sollten wir ihm da vielleicht die Hand reichen und zugucken, was wir tun können. Okay, also wie gesagt, mir ist es wichtig, dass wir als Partei davon auch profitieren. Klingt vielleicht ein bisschen doof, aber wir sollten da auf jeden Fall dieses Thema stärker in den Vordergrund bringen. Und vielleicht wäre es ja auch gut, wenn du mit Martin vielleicht ja auch mal was dazu schreibst. Also einfach von der Außenwirkung her, dass wir da in der Aufklärung mitarbeiten und auch ziemlich gut da drin sind anscheinend. Ja, also wie gesagt, das war's. Ich werde es mal ansprechen und gucken, was er dazu sagt und welche Möglichkeiten es dann gibt. Leute, ich kann doch nicht schon die Abschlussfrage stellen. Es ist doch gerade erst halb. Es wäre aber eine gute Möglichkeit, weil dann könnte ich nochmal zurück zum Volksfest, das in Neumarkt heute den letzten Tag ist. Dann Christoph, mach's kurz. Wie du gerade gesagt hast, es ist halb. Und jetzt würde ich einfach mal ganz pauschal die Frage in den Raum stellen. Wir wollten doch ursprünglich mal einen aufgenommenen und einen nicht aufgenommenen Teil haben, ob wir möglicherweise nicht aufgenommen weitermachen wollen. Wenn jetzt Menschen ans Mikrofon kommen, die gerne Fragen stellen würden, die sie aber ungern unter Aufnahme stellen würden, dann könnten wir das doch direkt machen, oder? Wie siehst du das, Jeff? Für mich ist das so oder so okay. Wenn es noch Punkte gibt, die wir vielleicht innerhalb einer Aufnahme besprechen sollten, weil es Leute auch interessiert, die das erst später nachhören wollen, und da gibt es welche, wie ich aufgrund der Anfragen nach der Aufnahme aus den letzten Wochen weiß, dann sollte man das vielleicht vorher machen. Aber ansonsten können wir gerne noch ein paar Minuten ohne Aufnahme machen, kein Thema. So, dann Last Call für Fragen mit Aufnahme. 3, 2, 1, Boy. Ha! Haha! Mich würde mal kurz noch interessieren, ich habe letztes Mal aus purer Langeweile von der Marina Kassel das Video über die Aussprache gesehen. Und da war so ziemlich die einzige konkrete Aussage vom InsideX, dass er sich unfassbar überfordert von den Anfragen fühlt und deswegen auch sich überfordert fühlt. Da wollte ich mal fragen, ob du eventuell auch so viele Anfragen hast, dass du dich überfordert fühlst und du eventuell da auch hinter noch Hilfe brauchst. Also spezielle Anfragen an dir, dich persönlich. Okay, sei mir bitte nicht böse, aber das ist eine Frage, die ich kaum beantworten kann, ohne irgendwie nachzutreten, und das will ich nicht. Ich weiß, dass er unter einer völlig anderen Situation Bundesvorsitzender war, als ich bin. Er hatte wesentlich mehr Leute, die das, was er machten, heftigst kritisiert haben. Und das ist eine ziemlich üble Situation, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich habe es im Augenblick da deutlich leichter, weil die meisten Anfragen, die an mich herangetragen werden, eher so die sind, hey, wir wollen das oder jenes machen. Können wir, sollen wir oder wie helfen? Und das ist eine sehr, sehr andere Situation als die, in der InsideX steckte. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass es für ihn einfach unglaublich viel schwieriger war, in der Situation zu agieren, als ich jetzt, in der ich bin. Von daher schwierig. Eddie. Ja, Christoph, wie wichtig ist dir die Frage ohne Mikrofon? So stelle ich meine. Eddie, du bist am Mikrofon. Stell einfach die Frage. Kurz und bündig, also Kurdistan, also Krieg, Kurden, Waffenlieferung. Wie sehen das die Piraten? Das ist eine gute Frage. Die Diskussion gab es auch schon mal im Zuge einer PM oder der grundsätzlichen Meinungsäußerung der Öffentlichen dazu. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich weiß aus dem Stegreif jetzt nicht, ob wir dazu irgendwie eine klare Position haben, die man auch nach außen kommunizieren könnte oder müsste. Macht aber nichts, wir sind ja hier unter uns, das ist ja in einem vertraulichen Rahmen. Deswegen würde ich mal sagen, Waffenlieferungen in ein Krisengebiet sind per se schon mal ein echtes Problem, weil mit mehr Waffen du mit Sicherheit keinen Frieden schaffst, sondern mehr Tote produzierst. Und deswegen halte ich persönlich nicht sonderlich viel davon. Sollte jetzt aber tatsächlich eine Interviewanfrage kommen oder ein Journalist etwas zu wissen wollen, dann würde ich, glaube ich, nochmal zwei Leute anrufen und nachfragen, was tatsächlich Status quo ist und ob es etwas gibt, was wir zu dem Thema schon mal gesagt haben. Gibt es etwas, was du mir dazu sagen kannst, wenn du schon da bist? Ich habe das nur gestern Abend verfolgt und heute Morgen die Nachrichten, dass der Cem Özdemir von den Grünen, das hat mit Grüne Friedenspartei befürworten das. Waffen sind weg und die Kurden können sich überhaupt gut mit den Türken. Also was da wieder vielleicht als nächstes wieder raus entstehen könnte, bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob das jetzt so wirklich eine schlaue Sache ist, dass so einfach so, ja, wie das jetzt durch die Presse durchgewunken ist. Ich habe da mehr den Eindruck, da ist eine Waffenlobby, die will, dass sie ihre Interessen durchgesetzt haben. Deswegen wird das auch derzeit so in Deutschland befürwortet. Das ist aber jetzt meine persönliche Meinung. Ja, aber zumindest haben wir beide da schon mal die gleiche Vorstellung und das ist ja schon mal was wert. Wir haben da übrigens gerade eine sehr interessante Diskussion auf der Bundeswebseite, wo wir jetzt einen Artikel gestern hatten von jemand, der eine alternative Meinung zu der von dir dargestellten hat. Und da gibt's heute einen Artikel, der wieder was, und es wird sehr interessant. Also für alle, die dieses Thema interessiert, gucken wir auf die Bundeswebseite. Die kann noch ein paar Klicks vertragen. Wer war denn als Nächster, der Ali oder der GK? GK, auf jeden Fall. GK. Ja, ich habe hier in Brandenburg auch einen Artikel gemacht, selber als Gastbeitrag auf der Brandenburg-Webseite eben zum Thema Krieg und Nichtkrieg. Meine persönliche Meinung, halt gar keine Waffen. Und es ist natürlich auch da dann eine Diskussion darum entstanden, wie wir das sehen, etc. Und ich habe tatsächlich dann auch nachgeguckt, warum oder was die Piraten dann überhaupt zum Krieg zu sagen haben. Und ich habe ein bisschen was gefunden. Und zwar, wir treten weltweit für die Funktion der Zivilgesellschaft ein und für die Lösung von Konflikten mit friedlichen Mitteln. Das steht im Bundesprogramm drin der Piratenparteien. Was ich schon mal eine klare Aussage in die Richtung ist, die wir beide oder die wir hier vorhin auch formuliert haben. Ja, wollte ich halt nur mal so zur Info halt mitgeben, dass, also wir sind schon für Frieden und auch gegen Waffen. Es gibt natürlich auch. Entschuldigung. Es gibt ja auch andere, die die Lösung tatsächlich mit Waffen befürworten, aus unterschiedlichsten Gründen. Hat da, glaube ich, jeder so seine eigene Meinung dazu. Ja, aber es ist doch schon mal schön, dass wir mehr Friedenspartei sind als diese ehemalige Friedenspartei mit dem grünen Logo. Da ist das Stichwort dann Atlantikbrücke. Und da gehört auch der Cem Özdemir dazu. Das stimmt, ja. Ali. Ja, also ich wollte auch nochmal was zu diesem Thema sagen, weil es bringt mich menschlich sehr in die Bredouille, wie wir dazu stehen. Natürlich sind wir dafür, Dinge friedlich zu lösen, aber da unten passiert zurzeit ein Genozid. Es werden Menschen gezielt dort umgebracht, um sie einfach auszulöschen in diesem Staat. Und wir als Piraten können nicht einfach dabei stehen und sagen, wir können diese nicht helfen, weil wir selber keine Lösung dazu haben. Also ich finde das schon, dass wir als Partei dazu eine Meinung haben müssen. Und es geht hier auch nicht darum, einen Krieg zu führen. Hier geht es darum, Terroristen in einem Land zu bekämpfen, die die Menschen dort massakrieren, und zwar auf bestialischste Art und Weise. Und das, was Eddie vorhin gesagt hat, mit den Kurden, die zu den Türken nicht gut stehen würden. Im Gegenteil, die Türkei hat sich mittlerweile an den Gedanken gewöhnt, dass es dort einen Kurdenstaat geben wird. Die kurdische Region da unten ist komplett abhängig von der Türkei. Und es wird darauf hinauslaufen, dass es irgendwann dort einen kurdischen Staat gibt. Verwechselt das bitte nicht mit den Kurden, die in der Türkei leben und die mittlerweile. Und zwar sagte das der Präsidentschaftskandidat, der kurdischstämmige, eine friedliche Lösung innerhalb der Grenzen der Türkei suchen. Die haben mit den irakischen Kurden erstmal wenig zu tun. Aber wir Piraten brauchen auch Antworten, wie wir auf solche Situationen einfach reagieren können. Und ein Genozid ist für mich das Schlimmste, was passieren kann. Und da einfach zu sagen, Waffenlieferungen schließen wir komplett aus, wir überlassen die Leute ihren Schicksal. Und wenn sie sterben, na gut, immerhin haben wir versucht, es mit friedlichen Mitteln zu lösen, halte ich für ganz, ganz schwierig. Also menschlich gesehen bringt mich das innerhalb der Partei sehr in die Bredouille. Ali, sag mal, wie heißt nochmal die Minderheit, die Jemeniten, oder wie heißen die? Es sind Jesiden und es ist eine Glaubensrichtung innerhalb der kurdischen Bevölkerung. Es gibt sehr wohl auch Kurden, die Muslime sind oder auch Christen, aber die Jesiden sind, glaube ich, soweit ich das weiß, der größte Anteil dessen und verteilt auf mehrere Staaten da unten. Es wurde gestern Abend auch in der Presse gezeigt, also ich finde das sehr nicht besonders gut beleuchtet da, wenn das vor allem von der RTL läuft. Das ist immer schwierig als Außenstehender, aber da haben doch sehr viele Leute auch um Asyl gebeten. Wäre es nicht auch mal ein sehr guter Zug, wenn man einfach mal die Leute auch aufnehmen wird? Oder ist das der völlig verkehrte Weg? Ganz kurz, wir können dieses Thema gerne im Anschluss nochmal bereden, weil das würde jetzt wirklich den Rahmen hier sprengen. Bedenke, dass die Türken über 1 Million Flüchtlinge bisher aufgenommen haben und die EU nur einige tausend. Und überleg dir, wie reich die Türkei ist und wie reich die EU ist, und da wirst du eine ganz große Diskrepanz feststellen. Deutschland ist reich, kleiner Tipp. Ansonsten bitte jetzt, wir machen mal eine Diskussion zu diesem Thema hier, wenn noch 2, 3 Artikel da erschienen sind, und dann machen wir ein politisches Forum im Dicken Engel, das gab es ja auch mal. Vielleicht noch Fragen an den Bundesvorstand von dem Parsival, der gerade fürchterlich echot, und vom Ahoi. Ganz kurz dazu, ihr wisst schon, dass Enno Lenze, ein Pirat von uns, persönlich in Kurdistan war, einen sehr guten Vortrag darüber gehalten hat und Einblicke hat von vor Ort. Also, wenn wir über dieses Thema sprechen sollten, dann sollten wir einen Piraten, der direkt vor Ort war und sich bestens auskennt, mit den Peschmergern tolle Gesprächspartner hatte oder hat, den sollten wir dazu zu Worte kommen lassen. Wir reden sehr viel über Dinge, die wir nicht vor Ort kennen, sondern nur vom Hören und Sagen. Da hätten wir einen Menschen, der direkt vor Ort war. Sehr guter Hinweis, vielen Dank, Michael. Der Enno hat auch einen der Artikel geschrieben, die diese Woche noch auf der Webseite erscheinen werden für das Thema. Und den würde ich gern vor dieser Diskussion, die mir hier schon ins Aufgabenbuch geschrieben wird, ich kriege jetzt hier auch Aufgaben, das ist lustig, würde ich gern noch abwarten, weil der ganz, ganz viel Informationen auch in die Diskussion einstreut, die man, glaube ich, haben sollte, bevor man sich da äußert. Ich glaube, der Enno hat ja auch mal einen sehr derben Artikel dazu geschrieben über Leute, die in ihrem Sessel sitzen und dann Kurdistan schreiben, ohne jemals da gewesen zu sein. Oi, da jetzt der Bundesvorstand nichts dazu sagt. Ja, wollte eigentlich bloß noch mal kurz auf den Ali eingehen, dass solange keine andere Position oder keine andere Lösung da ist, ist natürlich einfach zu sagen, ja, liefern wir einfach Waffen. Wir haben nun mal die friedliche Lösung im Programm stehen und das sollte man berücksichtigen. Man kann natürlich darüber nachdenken, was noch Alternativen gibt, aber einfach so sagen, na gut, alle schreien nach Waffen, dann müssen wir das auch erfüllen, weil sonst Genozid oder sonst irgendwas, das ist einfach zu kurz gedacht. angekommen. Wie gesagt, lass uns einfach mal im Anschluss darüber sprechen. Das sprengt jetzt hier den Rahmen, glaube ich. Jo. So, will jetzt jemand noch etwas ohne Aufnahme machen? Sonst lassen wir doch den armen Stefan auf sein Fest gehen. Okay, wenn nicht, ich hätte auch noch zwei Punkte. Ja, dann auf. Und zwar in 37 steht die Frage, würde zinslose Darlehen des LVs genügen, um einen weiteren BPT dieses Jahr zu veranstalten, wenn entsprechende Spenden nicht zusammenkommen? Das hilft uns nur bedingt, weil wir die Kohle grundsätzlich ja hätten, aber das Geld eben nicht zur Verfügung steht, weil es Rücklagen sind. Das heißt, wir könnten auch das Geld von da nehmen und müssten es halt dann später irgendwie wieder ausgleichen und damit ist aber nichts gewonnen. Also wenn die LVs uns Geld zur Verfügung stellen würden, das kein zinsloses oder wie auch immer gestaltetes Darlehen ist, sondern eine Beteiligung an den Kosten eines Bundesparteitags, dann sähe das anders aus. Aber ein Darlehen hilft uns nicht wirklich. Und dann hatten wir noch die Punkte aus der letzten Sitzung. Wir haben Jochen Bokop um eine Stellungnahme zum Thema Sitzblockaden gebeten. Da gibt es ein entsprechendes Ticket dazu, ist allerdings noch offen. Dann hatten wir, oder war der Vorschlag, ich möge doch Vermittlungen in Sachen Arbeitsstreit der Fraktion NRW mit Nadja anbieten. Nadja ist im Urlaub. Ich habe das Angebot mal per Mail formuliert und habe nächste Woche einen Termin in der NRW-Fraktion und werde das Thema da auch mal kurz ansprechen, um zu gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, da irgendwie etwas zu vermitteln, was uns weiterhilft. Dann zum Thema Tendenzschutz, das ist noch offen, da hat Jochen auch ein Ticket. Das Thema Headset für Hyper ist, da glaube ich, brauche ich noch mehr Info dazu, um irgendwas damit machen zu können. Das hilft mir so noch nichts, das ist bei mir vorbei und alles andere ist von heute, also dann für die nächste Woche. Schreibt doch dem Jochen mal ein Mail. Vielleicht kann er ja auch kommen und uns das dann alles direkt erzählen. So, gibt es jetzt noch einen Fragenkomplex ohne Aufnahme? Wenn Leute ohne Aufnahme fragen möchten und nicht mit Aufnahme fragen möchten, dann bitte jetzt ans Mikrofon und der Parsiweile war doch jetzt schon, oder? Naja, dann kann ich ja nochmal trotzdem was fragen. Wie sieht das mit den Wahlkämpfen in Brandenburg, in Thüringen und Sachsen aus? Ich sehe da immer noch Bedarf an Unterstützung bezüglich von Plakatierung und auch Öffentlichkeitsarbeit. Also gerade in Brandenburg sehe ich, in Thüringen habe ich es nicht zum Überblick, aber in Brandenburg sehe ich, dass da noch ein bisschen mehr Unterstützung beim Wahlkampf benötigt wird. Also die Unterstützung des Bundesvorstands oder das Unterstützungsangebot des Bundesvorstands für alle drei wahlkämpfenden Bundesländer steht nach wie vor ich weiß, dass wir mit Thüringen zusammenarbeiten aufgrund der Tatsache, dass Bernd im Bufo ist. Ich weiß, dass wir in Brandenburg in Sachen Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Das heißt, es läuft. Wenn wir mehr tun können, dann bräuchten wir Info dazu. Dann werden wir tun, was immer in unseren Möglichkeiten steht. Okay, danke. Da kann ich dann ja vielleicht gleich einhaken. Ja, klar. Und zwar, wir suchen in Brandenburg vor allem Leute, die Plakate aufhängen, weil wir sind, gelinde gesagt, alle, die wir noch aktiv sind, am Ende unserer Kräfte angelangt und wir kriegen das tatsächlich nicht mehr gebacken. Also hier in Frankfurt-Oder nicht und in ganz Brandenburg auch nicht. Wir machen jetzt den dritten Wahlkampf in Folge oder den vierten, muss man eigentlich sagen, und wir kriegen das einfach nicht gehängt. Okay. Plakate sind da, wir brauchen Manpower ohne Ende. Okay, an wen können sich Leute, die euch beim Plakatieren helfen wollen, wenden? Gibt es einen zentralen Ansprechpartner oder habt ihr da irgendetwas geändert? Also auf der einen Seite ist es Harry Hensler, Ideenwanderer. Und auf der anderen Seite ist das der Lutz Fake-Schicken, 69 oder 67, weiß ich gerade nicht. Also TF-Wahlkampf in Brandenburg oder Harry Hensler, der Pressebeauftragte Brandenburg. Okay, was wir machen können, ist mal unsere Kanäle nochmal nutzen, um einen Aufruf zur Unterstützung loszulassen und einfach zu gucken, ob wir noch Leute mobilisieren können, die Lust haben, mal irgendwie unter der Woche oder am Wochenende nochmal nach Brandenburg zu fahren, um Plakate aufzuhängen. Wir werden uns das dann... Kabelbinder aus. Da haben wir hohen Bedarf, weil das aus irgendwelchen Gründen, ich habe das nur am Rande verfolgt, weil ich arbeiten musste, wir haben keine Kabelbinder. Wir haben nur begrenzt, was sind 1000 Kabelbinder oder so. Und wir brauchen für ganz Brandenburg Kabelbinder, in der Tat. Und zwar diese langen 50 bis 70 Zentimeter langen. Ja, das wäre nämlich ganz wichtig, nicht, dass die Leute kommen und dann können sie nichts aufhängen, weil keine Binder da sind. Guter Hinweis, Dankeschön. So, der Ahoi, der steht ja nicht zum Spaß, der ist schon weg. Die GK hat auch was gesagt, der Parzival auch. Also hängt die jetzt alle nur noch am Mikrofon rum, oder? So, gibt es jetzt noch einen Beitrag, der gerne ohne Aufnahme gemacht werden würde? Dann bitte jetzt zum Mikrofon und wenn da jemand kommt, dann können wir die Aufnahmen stoppen. Wenn niemand kommt, Stefan, dein Festel naht. Es kommt niemand. 3, 2, 1. Und der Ali bittet noch, wenn jemand aus Nordrhein-Westfalen zum Helfen nach Brandenburg fährt, bitte bei ihm melden. Er würde gerne mitfahren, auch Plakate aufhängen. Sowas dann im Podcast kommt bestimmt immer gut. Stefan, Michael, noch was für uns zum Mitgeben? Sonst machen wir die Abschlussfrage. Nö, komm zur Abschlussfrage, das klingt gut. Genau, die Abschlussfrage lautet, Stefan, seit ihr im Amt seid, ne, fällt der Umfragewert der Piratenpartei immer weiter. Denkt ihr an die Schlussfolgerung? Rücktritt. Nein. Weil ich glaube, dass wir bislang nur so kurz im Amt sind, dass wir nicht wirklich die Verantwortung dafür übernehmen können, dass die Umfragewerte sich immer noch möglicherweise in die falsche Richtung bewegen. Außerdem glaube ich, wäre es ein völlig falsches Zeichen. Also im Augenblick denken wir nicht wirklich daran. Also ich zumindest für mich nicht. Und ich glaube, ich kann da an der Stelle für den gesamten Bundesvorstand sprechen. Das freut uns, weil noch an außerordentlichen Parteitag dieses Jahr, glaube ich, das wäre vielleicht nur mal zu viel, oder? Ja, aber das würde dann wahrscheinlich endgültig ruinieren. Nee, das machen wir nicht. Wir bleiben dabei. Es gibt eine Menge zu tun. Wir haben uns eine Menge Arbeit vorgenommen. Wir sind mitten dabei, sie auf die Reihe zu kriegen und es wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und ich bin fest davon überzeugt, wir werden sehen, dass wir die Talsohle der Umfragewerte jetzt dann erreicht haben und es dann peu à peu wieder aufwärts geht und eines Tages auch wieder positive Wahlergebnisse zu feiern sind. Stefan, dein Wort und Gottes Gehörgang. Für alle, die im Podcast sind, gibt es noch eine gute Nachricht, nämlich im Chat haben wir einen Link auf newspiratenpartei.de, Showthread, PHP, ID gleich 456738. Und das ist der Thread, in dem über die SMV in Sachsen und ihre Verwendung als Wahlkampfmittel diskutiert wird. Wer da gucken möchte, der ist da gut beraten. Stefan, dir und Michael, dir. Dankeschön, dass ihr euch hier ein siebtes Mal Rede und Antwort gestanden habt. Im Pad wird gleich wieder der Link zum Fragen-Pad für die Sitzung Nummer 8 entstehen. Einen wunderschönen guten Abend und ein tolles Fest für dich, Stefan, in Neumarkt. Jo, danke euch, einen schönen Abend und dir danke für die Moderation. Aber immer wieder gerne. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.